Abschnitt 14 aus 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Der Marinevertrag, Teil 4. Alles wurde eingerichtet, wie er es wollte. Fräulein Harrison erschien nicht bei der Mahlzeit, sie durfte ja nach Holmes' Anordnung das Zimmer nicht verlassen. Was der Zweck von allen diesen Veranstaltungen war, begriff ich nicht. Ich konnte mir nur denken, dass mein Freund die junge Dame von Phelps trennen wollte, der voll Freude über seine wiederkehrende Gesundheit und Tatkraft mit uns im Esszimmer frühstückte. Die größte Überraschung erwartete uns indessen noch, als Holmes mit auf den Bahnhof ging, uns beim Einsteigen in den Zug behilflich war und dann ruhig erklärte, er habe nicht die Absicht, Woking zu verlassen. Ehe ich fortgehe, muss ich erst noch über einige Kleinigkeiten ins Reine kommen, sagte er. In gewisser Hinsicht wird mir das durch Ihre Abwesenheit erleichtert, Herr Phelps. Du tust mir wohl den Gefallen, Watson, sobald ihr in London angekommen seid, mit unserem Freunde nach der Bakerstraße zu fahren und bei ihm zu bleiben, bis ich zu euch komme. Es trifft sich gut, dass ihr alte Schulkameraden seid und mancherlei Erinnerungen zu besprechen haben werdet. Herr Phelps kann in deinem ehemaligen Zimmer schlafen und morgen werde ich mich rechtzeitig zum Frühstück einstellen. Um 8 Uhr ist der Zug auf der Waterloo-Station. Aber was wird denn aus unserer Nachforschung in London? Fragte Phelps betrübt. Die können wir morgen vornehmen. Ich glaube, dass ich im Augenblick hier von größerem Nutzen bin. Sagen Sie bitte in Briarbrae, dass ich hoffe, morgen Abend wieder daheim zu sein, rief Phelps, als sich der Zug schon in Bewegung setzte. Ich werde schwerlich in Briarbrae vorsprechen, gab Holmes zurück und winkte uns noch ein Lebewohl zu, als wir zum Bahnhof hinausfuhren. Wir besprachen diese neue Wendung der Dinge miteinander, Phelps und ich, kamen aber zu keinem befriedigenden Ergebnis. »Er wird wohl dem nächtlichen Einbrecher nachspüren wollen«, meinte Phelps. »Ich meinerseits glaube nicht, dass es ein gewöhnlicher Dieb war.« »Wie denkst du dir denn den Zusammenhang?« »Meiner Treue, schreib's meinen schwachen Nerven zu, wenn du willst, aber ich bin überzeugt, dass eine tief angelegte politische Intrige im Werke ist und dass die Verschwörer mir aus irgendeinem Grunde, der über mein Verständnis geht, nach dem Leben trachten.« Die Behauptung klingt anmaßend und abgeschmackt, aber betrachte einmal die Tatsachen. Weshalb sollte der Dieb versuchen, in ein Schlafzimmer einzusteigen, wo er auf keine Beute hoffen darf? Und wozu trug er das Dolchmesser in der Hand? War es denn nicht etwa ein Stemmeisen, um damit einzubrechen? Nein, nein, ich habe die Klinge blitzen sehen. »Wer sollte dich aber mit solcher Feindseligkeit verfolgen?« »Tja, das ist mir ein Rätsel.« »Möglich, dass Holmes deine Ansicht teilt, es würde sein Verfahren erklären. Wenn diese Annahme richtig ist und er des Menschen habhaft wird, der dich letzte Nacht bedrohte, so wäre damit schon ein großer Schritt getan, um ausfindig zu machen, wer den Marinevertrag gestohlen hat.« Dass du 2 Feinde haben solltest, von denen dich der eine bestiehlt, während der andere dir nach dem Leben trachtet, lässt sich schwerlich annehmen. Aber Herr Holmes versicherte ja, er ginge nicht nach Briarbrae. Ich kenne ihn schon seit geraumer Zeit, sagte ich, und weiß, dass er nichts ohne guten Grund tut. Unsere Unterhaltung drehte sich nun um andere Dinge. Phelps fühlte sich noch recht schwach nach der langen Krankheit und sein Missgeschick machte ihn reizbar und ungeduldig. Vergebens bemühte ich mich, ihn für meine Erlebnisse in Afghanistan und Indien zu interessieren oder allerlei soziale Fragen mit ihm zu besprechen. Er ließ sich nicht zerstreuen und auf andere Gedanken bringen, sondern kam immer wieder auf den gestohlenen Vertrag zurück. Was wohl Holmes jetzt täte, welche Maßregeln Lord Holdhurst ergreifen werde, was uns der nächste Morgen bringen könne, Diese und ähnliche Fragen beschäftigten ihn ohne Unterlass. Im weiteren Verlauf des Abends nahm seine Erregung in peinlichem Grade zu. »Du meinst also, man kann sich fest auf Holmes verlassen?« fragte er. »Ich habe schon merkwürdige Dinge mit ihm erlebt. Aber er hat doch wohl noch nie ein so dunkles Geheimnis enträtselt.« »Oh ja, er hat schon Fälle aufgeklärt, die noch weniger Anhaltspunkte boten als der deinige.« »Aber so wichtige Interessen standen wohl nicht auf dem Spiel.« »Vielleicht doch. Ich weiß, dass er für 3 regierende europäische Herrscherhäuser in sehr verwickelten Sachen tätig war.« »Also du kennst ihn genau, Watson. Er hat ein so unergründliches Wesen, dass man nie weiß, wie man mit ihm dran ist. Glaubst du, dass er die Aussichten für gut hält? Hofft er wohl auf Erfolg?« »Er hat nichts darüber gesagt.« »Das ist ein schlechtes Zeichen. Im Gegenteil, meist gesteht er es offen ein, falls er die Spur verliert. Am schweigsamsten ist er, wenn er eine Fährte gefunden hat und noch zweifelt, ob es auch die rechte sein wird. Aber glaube mir, alter Junge, es nützt nichts, sich über die Sache aufzuregen. Ich bitte dich dringend, jetzt zu Bett zu gehen, damit du ganz bei Kräften bist für alles, was morgen kommen kann.« Es gelang mir endlich, ihn zu überreden, dass er meinem Rate folgte, obgleich ich wusste, er würde bei seinen erregten Nerven kaum schlafen können. Sein Zustand war sogar ansteckend, denn auch ich wälzte mich die halbe Nacht ruhelos umher und brütete über dem seltsamen Problem. Wozu war Holmes in Woking geblieben? Warum hatte er Fräulein Harrison gebeten, den ganzen Tag über das Krankenzimmer nicht zu verlassen? Weshalb war ihm so viel daran gelegen, dass man in Briarbrae nichts von seiner Anwesenheit wusste? Ich zermarterte mein Hirn, bis ich endlich über dem Bemühen, eine Erklärung zu finden, welche Antwort auf alle diese Fragen gab, in Schlaf versank. Es war 7 Uhr, als ich erwachte, und ich eilte sofort zu Phelps, den ich sehr matt und angegriffen fand nach der durchwachten Nacht. Seine erste Frage war, ob Holmes schon da sei. »Er wird zu der versprochenen Zeit kommen«, sagte ich, »keinen Augenblick früher oder später.« Was ich behauptete, ging in Erfüllung, denn kurz nach 8 Uhr kam eine Droschke rasch vorgefahren und mein Freund stieg aus. Am Fenster stehend bemerkten wir, dass seine linke Hand verbunden war, auch sah er sehr bleich und ernsthaft aus. Er trat ins Haus, doch dauerte es eine Weile, bis er die Treppe heraufkam. »Ganz wie ein Besiegter«, klagte Phelps. Ich musste ihm recht geben. »Wahrscheinlich werden wir doch noch suchen müssen, die Sache hier in der Stadt zu erforschen«, äußerte ich. Phelps seufzte schwer. »Ich weiß nicht, weshalb«, sagte er, »aber ich hatte so große Hoffnungen auf seine Rückkehr gebaut. Übrigens trug er gestern die Hand noch nicht in der Binde. Es muss also etwas geschehen sein.« »Du bist doch nicht verwundet, Holmes?« fragte ich, als mein Freund eintrat. »Unsinn, nur eine Schramme. Meine eigene Ungeschicklichkeit ist schuld daran«, versetzte er und nickte uns seinen Morgengruß zu. »Das muss ich sagen, Herr Phelps, Ihre Sache ist eine der dunkelsten, die ich je unter den Händen gehabt habe.« »Ich fürchtete gleich, sie würde über ihre Kräfte gehen. Jedenfalls ein merkwürdiges Erlebnis.« »Deine Binde lässt auf ein Abenteuer schließen. Willst du uns nicht sagen, was dir zugestoßen ist?« »Nach dem Frühstück, mein lieber Watson, vergiss nicht, dass ich heute früh schon 30 Meilen weit in der frischen Luft von Surrey gefahren bin. Ist etwa eine Antwort auf meine Droschkenanzeige gekommen? Nein? Nun, man kann auch nicht immer den Nagel auf den Kopf treffen. Der Tisch war schon gedeckt und eben wollte ich klingeln, als Frau Hudson mit Tee und Kaffee hereinkam. Einige Minuten später brachte sie ein paar zugedeckte Schüsseln und wir nahmen am Tische Platz. Holmes hungrig wie ein Rabe, ich sehr gespannt und Phelps in der düstersten Stimmung. »Frau Hudson hat sich selbst übertroffen«, sagte Holmes, den Deckel von einem Hühnerfrikassee abhebend. »Ihre Küche ist zwar beschränkt, aber sie weiß doch, was zu einem guten Frühstück gehört. Was hast du da, Watson?« »Schinken und Eier«, antwortete ich. »So, soll ich Ihnen vorlegen, Herr Phelps, oder wollen Sie selbst zulangen?« Danke, ich kann nichts essen, erwiderte er. Ach was, versuchen Sie es einmal mit der Schüssel, die vor Ihnen steht. Nein, ich muss wirklich danken. Nun, sagte Holmes mit listigem Augenblitzen, dann darf ich Sie wohl bitten, mir etwas davon zu geben. Phelps hob den Deckel in die Höhe, stieß einen Schrei aus und starrte mit kreideweißem Gesicht die Schüssel an. Mitten darauf lag eine Rolle von blaugrauem Papier. Er griff danach, verschlang sie mit den Augen, drückte sie an sein Herz, tanzte damit im Zimmer herum und jubelte laut vor Entzücken. Dann sank er in den Lehnstuhl zurück und war so erschöpft und matt vor Gemütsbewegung, dass wir ihm ein paar Löffel Branntwein einflößen mussten, damit er nur nicht in Ohnmacht fiele. »Nur ruhig, ruhig«, sagte Holmes ihm auf die Schulter klopfend. »Es war recht schlecht von mir, Sie so damit zu überraschen, aber Watson wird Ihnen sagen, dass ich nie widerstehen kann, wenn es sich um eine dramatische Wirkung handelt.« Phelps ergriff seine Hand, die er gerührt an die Lippen führte. »Gottes Segen über Sie«, rief er, »Sie haben meine Ehre gerettet.« »Meine eigene Ehre stand ja auch auf dem Spiel«, erwiderte Holmes. »Mir ist ein Misserfolg gerade so empfindlich wie Ihnen eine Pflichtversäumnis.« Phelps barg das kostbare Schriftstück in seiner inneren Rocktasche. »Ich finde es grausam, Sie noch länger beim Frühstück zu stören«, sagte er, »und doch vergehe ich fast vor Ungeduld zu erfahren, wo das Papier war und wie Sie es entdeckt haben.« Mein Freund goss rasch eine Tasse Kaffee hinunter und machte sich über die Eier und den Schinken her. Dann stand er auf, zündete seine Pfeife an und nahm im Lehnstuhl Platz. »Ich will euch sagen, was ich zuerst tat und wie alles nachher ausgefallen ist«, begann er. »Nachdem euer Zug fort war, machte ich einen wunderhübschen Spaziergang in der reizenden Umgebung bis zu dem Dörfchen Ripley, wo ich im Wirtshaus Tee trank und mir in weiser Voraussicht die Weinflasche füllen und ein paar belegte Brötchen einwickeln ließ. Bis zum Abend blieb ich dort und ging dann nach Woking zurück. Bald nach Sonnenuntergang befand ich mich auf der Landstraße bei Briar Bray. Die Straße ist wohl nie sehr besucht, doch wartete ich, bis sie ganz menschenleer war und kletterte dann über den Zaun in den Garten.« »War denn das Tor nicht offen?«, fragte Phelps verwundert. »Freilich. Ich habe in diesen Dingen meinen eigenen Geschmack. Ich wählte die Stelle, wo die drei Tannen stehen, und in ihrem Schutz gelangte ich hinüber, ohne dass mich jemand vom Haus her sehen konnte. Ich kauerte mich drinnen unter die Büsche und kroch von einem zum anderen. Die Knie meiner Beinkleider können davon Zeugnis geben, bis ich das Rhododendron-Gebüsch ihrem Schlafzimmerfenster gegenüber erreicht hatte. Da legte ich mich auf die Erde und wartete der Dinge, die da kommen sollten. Der Vorgang in ihrem Zimmer war nicht geschlossen und ich konnte Fräulein Harrison sehen, die lesend am Tische saß. Um ein Viertel auf elf klappte sie ihr Buch zu und zog sich zurück. Ich hörte sie die Tür zumachen und war überzeugt, dass sie den Schlüssel im Schloss umgedreht und zu sich gesteckt hatte. »Den Schlüssel?«, fragte Phelps. »Ja, ich hatte das Fräulein gebeten, die Tür von außen zu verschließen und den Schlüssel mitzunehmen, wenn sie zu Bett ginge. Sie hatte alle meine Anordnungen aufs Pünktlichste ausgeführt. Ohne Ihre Hilfe würden Sie jetzt schwerlich das Schriftstück in der Rocktasche haben.« Sie entfernte sich, die Lichter im Hause erloschen und ich blieb in dem Gebüsch auf der Erde liegen. Die Luft war warm, aber die Nachtwache doch recht ermüdend. Natürlich empfand ich auch eine Art Aufregung dabei, wie sie der Jäger fühlt, der am Waldbach liegt und auf das Hochwild lauert. Die Kirchenuhr in Woking schlug die Viertelstunden an, und ich glaubte mehr als einmal, sie müsse stehen geblieben sein. Endlich gegen 2 Uhr morgens früh hörte ich plötzlich, dass ein Riegel leise fortgezogen wurde und ein Schlüssel im Schloss klirrte. Gleich darauf öffnete sich die Hintertür, und Herr Joseph Harrison trat in den Mondschein heraus. »Was, Joseph?« rief Phelps. Er war barhäuptig, hatte aber einen schwarzen Mantel übergeworfen, mit dem er sein Gesicht augenblicklich verhüllen konnte, wenn Lärm entstand. Er schlich auf den Fußspitzen an der Mauer hin und als er das Fenster erreichte, steckte er ein Messer mit langer Klinge unter den Fensterrahmen, schob den Riegel zurück und stieß das Fenster in die Höhe. Dann bohrte er das Messer durch einen langen Spalt im inneren Laden, hob die Querstange ab und öffnete ihn. Von der Stelle aus, wo ich lag, konnte ich allen seinen Bewegungen folgen und das ganze Zimmer übersehen. Er zündete drinnen die beiden Lichter auf dem Kaminsims an und begann, die Ecke des Teppichs neben der Tür aufzuheben. Dann bückte er sich und nahm ein viereckiges Stück der Diele heraus, das wohl beim Legen der Gasröhren nicht befestigt worden war, um etwaige Ausbesserungen zu erleichtern. Der Anschluss des Rohrs nach der Küche zu musste dort sein. Aus der Vertiefung holte er die Papierrolle hervor, passte das Brett wieder ein, deckte den Teppich darüber, blies die Lichter aus und lief mir dann geradewegs in die Arme, denn ich stand draußen vor dem Fenster und wartete auf ihn. Herr Joseph hat übrigens mehr Bosheit im Leibe, als ich ihm zugetraut hätte. Er schieß mit dem Messer nach mir, ich musste ihn erst zweimal zu Boden werfen und erhielt einen Schnitt quer über das Handgelenk, ehe ich die Oberhand bekam. Das eine Auge, mit dem er noch sehen konnte, als wir zwei miteinander fertig waren, funkelte zwar vor Mordlust, aber er nahm doch Vernunft an und lieferte mir das Schriftstück aus. Sobald ich es hatte, ließ ich den Mann laufen, doch versäumte ich es nicht, die Geschichte gleich heute früh ausführlich an Forbes zu telegrafieren. Wenn er sich sehr beeilt, kann er den Vogel noch fangen. Findet er aber, wie ich vermute, das Nest bereits leer, so ist das umso besser für die Regierung. Lord Holdhurst und Percy Phelps werden es wahrscheinlich lieber sehen, wenn die ganze Sache niemals vor das Polizeigericht kommt. »Großer Gott«, stieß unser Klient keuchend hervor, »ist es denn möglich, dass während der langen, entsetzlichen 10 Wochen voll namenloser Angst die gestohlenen Papiere bei mir im Zimmer gelegen haben?« »Ganz recht, so war es.« »Und Joseph, ein Dieb und ein Bösewicht?« »Joseph ist allerdings ein versteckterer und gefährlicherer Charakter, als man nach seinem Äußeren denken sollte. Er hat mit großem Verlust an der Börse gespielt, wie ich heute Morgen von ihm erfuhr, und schreckte nun vor nichts zurück, um wieder zu Gelde zu kommen.« Als sich ihm die Gelegenheit bot, machte der durch und durch selbstsüchtige Mensch sich kein Gewissen daraus, ihren guten Namen zu zerstören und seiner Schwester Glück zu opfern. Percy Phelps sank in den Stuhl zurück. »Ich bin wie betäubt«, sagte er, »es schwirrt mir alles im Kopfe herum.« Die größte Schwierigkeit bei Ihrem Fall, fuhr Holmes in seiner lehrhaften Art fort, war der Überfluss an Beweismaterial. Alles ging durcheinander, Wichtiges und ganz Unerhebliches. Wir mussten aus sämtlichen Tatsachen, die man uns vorlegte, erst das Brauchbare heraussuchen und zusammensetzen, um die merkwürdige Kette der Begebenheiten in ihrer ursprünglichen Reihenfolge wiederherzustellen. Mein Verdacht war auf Joseph gefallen, sobald ich erfuhr, dass sie an jenem Abend mit ihm hatten nach Hause fahren wollen. Was war wohl natürlicher, als dass er auf seinem Wege nach dem Bahnhof im Ministerium, wo er gut Bescheid wusste, vorsprach, um sie abzuholen. Als sie mir dann von dem beabsichtigten Einbruch in ihr Schlafzimmer erzählten, wo doch niemand etwas hatte verstecken können außer Joseph, der bei ihrer plötzlichen Erkrankung ganz unerwartet ausquartiert worden war, um ihnen Platz zu machen, da wurde mein Argwohn zur Gewissheit. Der saubere Herr hatte zu seinem Versuch die erste Nacht gewählt, als keine Wärterin im Krankenzimmer war. Er wusste also genau, was im Hause vorging. Oh, ich war wie mit Blindheit geschlagen. Ich habe nun über den Gang der Ereignisse bis jetzt etwa Folgendes festgestellt. Joseph Harrison kam von der Charlesstraße her durch die Hintertür, er kannte den Weg nach ihrem Arbeitszimmer und trat ein, als sie es soeben verlassen hatten. Da niemand da war, ging er an den Klingelzug und läutete, wobei er zugleich das Schriftstück zu Gesicht bekam, welches auf dem Tische lag. Ein Blick überzeugte ihn, dass der Zufall ihm eine Staatsurkunde von größter Wichtigkeit in die Hand gespielt hatte. Mit Blitzesschnelle steckte er sie in die Tasche und verschwand damit. Wie Sie wissen, vergingen einige Minuten, bis der schlaftrunkene Türwärter ihre Aufmerksamkeit auf die Glocke lenkte, aber diese kurze Zeit genügte, um dem Dieb die Flucht zu ermöglichen. Er fuhr mit dem ersten Zug nach Woking, besichtigte seine Beute, erkannte, wie wertvoll sie sei und verbarg sie an einem Platz, den er für ganz sicher hielt. Seine Absicht war wohl, das Dokument nach einigen Tagen wieder aus dem Versteck herauszunehmen und es der französischen oder russischen Gesandtschaft um hohen Preis zu verkaufen. Da brachte der Doktor sie plötzlich nach Hause und er wurde ohne alle Vorbereitung aus seinem Zimmer entfernt. Seitdem waren dort stets mindestens zwei Menschen anwesend, sodass er unmöglich seines Schatzes habhaft werden konnte. Es muss für ihn eine verzweifelte Lage gewesen sein. Als er endlich hoffte, die günstige Gelegenheit sei da, machte ihm ihre Schlaflosigkeit einen Strich durch die Rechnung. Ich hatte an dem Abend meinen gewöhnlichen Schlaftrunk nicht genommen. Er mag wohl dafür gesorgt haben, den Trank recht wirksam zu machen, damit er sicher sein konnte, sie würden nicht aufwachen. Dass er den Versuch so bald wie möglich wiederholen würde, war mir außer Zweifel. Ihre Fahrt nach London verschaffte ihm die Gelegenheit. Ich bat Fräulein Harrison, den Tag über im Zimmer zu bleiben, weil mir der Dieb sonst zuvorgekommen wäre. Als ich ihn in dem Glauben wusste, er habe nun freie Hand, hielt ich an Ort und Stelle Wache, wie Sie bereits wissen. Obwohl ich fest überzeugt war, der Vertrag müsse in dem Zimmer versteckt sein, wollte ich doch nicht erst alle Dielen aufbrechen und das Getäfel durchsuchen. Ich ließ ihn daher den Schatz selber heben und ersparte mir damit viel Mühe und Arbeit. Ist noch ein Punkt vorhanden, über den ich Auskunft geben sollte? Weshalb hat er denn bei dem ersten Versuch durchs Fenster steigen wollen, während er doch nur zur Tür hereinzugehen brauchte, erkundigte ich mich. Um die Haustür zu erreichen, hätte er an 7 Schlafzimmern vorbeigemusst. Zum Fenster hinaus konnte er aber leicht auf den Grasplatz springen. Sie glauben aber doch nicht, fragte Phelps, dass er mörderische Absichten hatte. Nicht wahr? Das Dolchmesser sollte ihm nur als Werkzeug dienen. Wohl möglich, erwiderte Holmes die Achseln zuckend. So viel aber steht fest, dass Joseph Harrison kein Mensch ist, auf dessen Gnade und Barmherzigkeit ich mich verlassen möchte. Ende von Abschnitt 14.